Im Takt, der Schuss ist frei. Fußballfieber, gemeinsam hier, wir feiern laut mit Bier und Verein. Der Schiri hebt die Pfeife an, die Zeit sie rennt. Die Nachspielzeit, die Spannung. Fußball-Europameister 2024, Fußballfieber, gemeinsam hier.